Ich bin ein Hotboy, so wie Bobby Schmurder. Ich hab Goldketten drauf auf meinem Körper. Ich trag ne Gucci-Jacke und Louis Vuitton-Belt. Ich zieh die Glock, wenn sich mir jemand in den Weg stellt. Denn du weißt, ich bin ein Hotboy. Meine Gang vertickt den Stoff, Boy. Denn du weißt, ich bin ein Hotboy. Meine Gang vertickt den Stoff, Boy. Kein Mezzo-Mix, wir trinken nur Spirituosen. Ich trage Fendi-Gürtel und Versace-Unterhosen. Ich bin bei Burger King und order mir ein King-Meal. Ich kann nicht wieder aufstehen, weil ich noch nie hinfiel. Denn du weißt, ich bin ein Hotboy. Meine Gang vertickt den Stoff, Boy. Wir chillen hier am Block, man. Denn ich bin so übertrieben hot, damn. Hustaft Jüngling, glow up die Narrow Gang. Ich gebe keinen Fick, denn ich will, dass die Narrow Man. Guala, Mula, Guap, Mula. Guala, Mula, Guap, Mula. Das ist alles, was ich niede, das ist, was ich mach. 2015, das ist unser Takeover. Ich habe eine neue Gold Daytona. Gold. Denn du weißt, ich bin ein Hotboy. Hot. Meine Gang vertickt den Stoff, Boy. Hustensaft Jüngling. Bööö.